Dein Anteil an deiner Heilung. Kapitel 1. Warum werden manche Menschen nicht geheilt? Der absolute Spitzenreiter unter den mir gestellten Fragen ist: Was muss ich tun, um geheilt zu werden? Gleich auf Platz 2 folgt: Denkst du nicht auch, dass manche Menschen krank sind, weil es der Wille Gottes ist? Diese beiden Fragen dürfen auf keinen Fall länger im Raum stehen. Deshalb werde ich sie mit Hilfe des Heiligen Geistes in diesem Hörbuch beantworten. Es erstaunt mich immer wieder, wie wenig die meisten Menschen über dieses Thema wissen, obwohl es doch für jeden von uns so wichtig ist. Vermutlich ist in deinem Bekanntenkreis jeder schon einmal direkt oder indirekt mit Krankheit und/oder Tod konfrontiert worden. Die meisten Leute sind deshalb der Ansicht, dass Krankheit zum Leben gehöre und man dagegen einfach machtlos sei. Und genau diese Einstellung ist der Grund dafür, dass viele krank sind oder sogar früh sterben. Hosea 4, Vers 6: Mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Wenn dir niemals jemand gesagt hat, dass Jesus gestern, heute und in Ewigkeit derselbe ist und dass Gott dich heilen will, kommst du gar nicht auf die Idee, dass sich in deiner Situation etwas ändern konnte. Und du wirst Gott nicht um Hilfe bitten, wenn du nicht weißt, dass er auch heute noch heilt. Wenn man dir beigebracht hat, dass Gott dich krank macht, um dich zu bestrafen oder dir eine Lektion zu erteilen, wirst du nicht im Traum daran denken, ihn um Heilung zu bitten. Vielleicht bist du ja sogar der Meinung, dass Gott, der dir ja schon jetzt nicht wohlgesonnen ist, dir womöglich noch eine zusätzliche Krankheit auferlegen würde. Gesetzt den Fall, man hat dir erklärt, Gott heile zwar einige, aber längst nicht alle, dann wird dich der Teufel immer davon überzeugen wollen, dass du zur letzten Kategorie gehörst. Viele Menschen bleiben Gefangene ihrer körperlichen Leiden, weil sie die Erfahrungen oder Ansichten anderer zu ihrem eigenen Maßstab gemacht haben. Deshalb möchte ich gleich zu Beginn ausdrücklich feststellen, dass Überzeugungen oder Erfahrungen, seien es meine eigenen oder die von anderen, keinen Pfifferling wert sind, wenn sie nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmen. Unser Glaube muss einzig und allein auf Gottes Wort gegründet sein. Die Bibel zeigt uns den einzigen Weg, wie wir wahren Glauben empfangen können. In Römer 10, Vers 17 heißt es, dass der Glaube aus dem Hören von Gottes Wort kommt. Er entsteht nicht dadurch, dass wir anderen Menschen Gehör schenken, die uns von ihren eigenen Ansichten und Erfahrungen überzeugen wollen. Ich studiere und verkündige das Wort Gottes seit 22 Jahren. Im Laufe dieser ganzen Zeit konnte ich nur zwei Gründe entdecken, warum jemand nicht geheilt wird. Der erste ist die bewusste Entscheidung, nicht glauben zu wollen. Willentlicher, absichtlich ausgeübter Unglaube. Matthäus 13, Verse 54 bis 58. Und er kam in seine Vaterstadt und lehrte sie in ihrer Synagoge, so dass sie sehr erstaunten und sprachen: Woher hat er diese Weisheit und die Wunderwerke? Ist er nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria und seine Brüder Jakobus und Josef und Simon und Judas? Und seine Schwestern, sind sie nicht alle bei uns? Woher hat er nun dies alles, diese Kraft und Autorität? Und sie ärgerten sich an ihm. Jesus aber sprach zu ihnen: Ein Prophet gilt nirgends weniger als in seinem Vaterland und in seinem Hause. Und er tat dort nicht viele Wunderwerke wegen ihres Unglaubens. Aus dieser Stelle geht klar hervor, dass ihnen seine Kraft, seine Autorität und Weisheit sehr wohl auffielen, aber sie entschieden sich dennoch, ihm keinen Glauben zu schenken. Und aus diesem Grund, so sagt die Bibel, konnte Jesus dort keine nennenswerten Wunder tun. Zu glauben ist eine Entscheidung, und die Leute, von denen in diesen Versen die Rede ist, entschieden sich bewusst, Jesus nicht zu glauben. Gott zwingt einem Menschen weder seinen Willen noch seine Gaben auf. Was wir empfangen, hängt von dem ab, was wir entschieden glauben. Gottes Wort enthält sowohl über Glauben als auch über Unglauben eindeutige Aussagen. Markus 16, Verse 15 bis 18. Geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer aber glaubt und getauft worden ist, wird errettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden, werden Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Wie wir wissen, sind diese Worte an die Gemeinde gerichtet. Doch lass uns Vers 15 und 16 einmal ganz persönlich auf uns beziehen. Es heißt dort, dass wir, die Gemeinde, das Evangelium, die gute Nachricht predigen sollen. Trotzdem wird es Menschen geben, die unserer Predigt nicht glauben. Du siehst also, dass wir niemanden zwingen können zu glauben. Jeder muss sich selbst entscheiden, ob er glauben will oder nicht. Es liegt in der Hand eines jeden Einzelnen, ob er errettet wird und Vergebung der Sünden empfängt oder ob er verdammt wird. Jeder Mensch legt sein ewiges Schicksal durch seine eigene Entscheidung fest. Auch wir stehen immer wieder vor der Wahl, zu glauben oder zu zweifeln. Und je nachdem, ob wir Gottes Wort glauben oder uns dagegen entscheiden, nehmen die Dinge ihren Lauf. Wenn wir mit diesem Verständnis von Markus 15, Vers 16 die nächsten beiden Verse lesen, könnten wir sie etwa in folgende Worte fassen. Diejenigen, die sich entschieden haben zu glauben, werden Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Diejenigen, die sich entschieden haben, nicht zu glauben, müssen sehr vorsichtig sein, was sie anfassen und was sie trinken, denn es könnte sie ihr Leben kosten. Wer sich entschieden hat zu glauben, wird Dämonen austreiben. Wer sich aber entschieden hat, nicht zu glauben, wird keine Dämonen austreiben, sondern von ihnen in die Flucht geschlagen werden. Apostelgeschichte 19, Verse 13 bis 16. Aber auch einige von den umherziehenden jüdischen Beschwörern unternahmen es, über die, welche böse Geister hatten, den Namen des Herrn Jesus anzurufen, indem sie sagten, ich beschwöre euch bei dem Jesus, den Paulus predigt. Es waren aber 7 Söhne eines jüdischen Hohenpriesters, Skevas, die dies taten. Der böse Geist aber antwortete und sprach zu ihnen, Jesus kenne ich und von Paulus weiß ich, aber ihr, wer seid ihr? Und der Mensch, in dem der böse Geist war, sprang auf sie los und bezwang sie miteinander und überwältigte sie, so dass sie nackt und verwundet aus jenem Haus entflohen. Die 7 Söhne Skevas versuchten in dem Namen Jesus, den Paulus predigt, Dämonen auszutreiben. Doch die bösen Geister griffen sie an, überwältigten sie und jagten sie aus dem Haus. Manch einer hat mir schon erklärt, er glaube nicht an Dämonen, doch diese Meinung ändert nichts an der Tatsache, dass es sie gibt. Genauso glauben manche Leute nicht an Gott. Doch das ändert ebenso wenig an seiner Existenz. Diejenigen, die sich entschieden haben, werden in neuen Sprachen reden und stark werden. Wenn du im Heiligen Geist betest, erbaust und stärkst du dich selbst. Entsprechend werden diejenigen, die sich entschieden haben, nicht zu glauben, auch nicht in neuen Sprachen reden und infolgedessen schwach bleiben. Laut Gottes Wort können sie durchaus Christen sein, doch sie bleiben kraftlos und bringen wenig Frucht. Die Schrift sagt, dass wir Kraft bekommen, indem wir in neuen Sprachen reden. Wer sich entschieden hat zu glauben, wird den Kranken die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Wer sich aber entschieden hat, nicht zu glauben, wird den Kranken nicht die Hände auflegen. Deshalb werden viele Kranke nicht gesund. Denke daran, der Glaube ist eine Entscheidung. Der zweite Grund, warum Menschen keine Heilung empfangen, ist mangelnde Erkenntnis. Hosea 4, Vers 6. Mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Beachte, dass es nicht heißt, die Kinder der Welt kommen um aus Mangel an Erkenntnis. Nein, Gott sagt, mein Volk. Hier ist die Rede von Christen, von Gläubigen. Wenn es einen Mangel an Erkenntnis gibt, kann man daraus schließen, dass es irgendwo eine Quelle geben muss, der diese Erkenntnis entspringt. Die Erkenntnis, die hier gemeint ist, finden wir in der Schrift. Gottes Wort ist die Wahrheit. Die Bibel ist die einzige Quelle, aus der wir schöpfen können. Sie zeigt uns seinen Willen und seine Führung für unser Leben. Johannes 8, Verse 31 bis 32. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Wenn du erfahren hast, was Gottes Wort zum Thema Heilung sagt und an diese Aussagen glaubst, wirst du Krankheiten oder körperliche Leiden bald los sein. Halleluja! Gottes Wort zeigt uns den Weg. Psalm 119, Vers 105. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht für meinen Pfad. Gottes Wort bringt Heilung und Rettung. Psalm 107, Vers 20. Er sandte sein Wort und heilte sie, er errettete sie, dass sie nicht starben. Sprüche 4, Verse 20 bis 22. Mein Sohn, auf meine Worte achte, meinen Reden neige dein Ohr zu. Lass sie nicht aus deinen Augen weichen, bewahre sie im Inneren deines Herzens. Denn Leben sind sie denen, die sie finden, und Heilung für ihr ganzes Fleisch. Wie du siehst, sollen wir Gottes Wort einen hohen Stellenwert in unserem Leben einräumen. Durch sein Wort sind wir von Neuem geboren und geheilt worden. Er setzt Gefangene frei und lässt unsere Gedanken zur Ruhe kommen. Welche Entscheidung hast du getroffen? Wirst du dem Wort Gottes glauben? Da ich nicht in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bin, hatte ich keine Ahnung von der Liebe Gottes. Ich wusste weder, dass ich Vergebung für meine Sünde empfangen konnte, noch, dass Jesus den Preis für mein physisches Wohlergehen bezahlt hatte. Nachdem ich von Neuem geboren worden war, hätte ich dringend Heilung benötigt, denn ich hatte jede Menge körperliche Gebrechen. Ich war bereits an beiden Füßen und Knien operiert worden. Außerdem hatte ich eine beidseitige Leistenbruchoperation und zwei chirurgische Eingriffe am Rücken hinter mir. Schon im Alter von 17 Jahren musste ich mich damit abfinden, dass ich an Diabetes und Epilepsie erkrankt war und tagtäglich 3 bis 4 Anfälle erlitt. Kurz vor meinem 22. Geburtstag hatte ich meinen 3. Herzinfarkt. Mein Mangel an Erkenntnis hätte mich beinahe das Leben gekostet. Ich werde jetzt nicht alle Einzelheiten erzählen, die dazu geführt haben, dass ich von Neuem geboren und von all diesen entsetzlichen Krankheiten geheilt wurde. Doch ich hatte einen sehr hartnäckigen Freund, der mich immer wieder einlud, mit ihm einen Gottesdienst zu besuchen. Ohne ihn hätte ich wahrscheinlich niemals erfahren, dass ich Vergebung für meine Sünde empfangen und geheilt werden konnte. Der ausschlaggebende Faktor, der mir schließlich den Zugang zu meiner Heilung eröffnete, war die Tatsache, dass ich anfing, selbst die Bibel zu studieren, um herauszufinden, was Gott und sein Sohn Jesus für mich getan hatten. Die verschiedenen Geschichten und Theorien, die ich über Gott gehört hatte, verwirrten mich und ich wollte endlich die Wahrheit herausfinden, ohne fremden Einfluss. Man kann nicht vom Glauben eines anderen leben, sondern muss seinen eigenen Glauben in Gott entwickeln und nähren. Markus 4, Vers 24. Und er sprach zu ihnen: Achtet darauf, was ihr hört. Das Maß an Überlegung und Studium, mit dem ihr euch der Wahrheit, die ihr hört, widmet, wird dasselbe Maß an Kraft und Erkenntnis sein, das euch zuteil werden wird, und es wird euch mehr als das hinzugefügt werden. Erinnere dich, in deinem Herzen wird Glaube entstehen, wenn du Gottes Wort hörst. Es genügt nicht, dass sich ein anderer an deiner Stelle damit befasst.